Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, hinter wolkenbehangenen Bergen und wellenformenden Wiesen eine gewaltige Stadt. Hektische Menschenscharen drängten sich zwischen aufragenden Betonriesen. Ihr Lärm wurde nur von den ohrenbetäubenden Geräuschen der Straßen übertönt. Dort, in einer kleinen Kammer, saßen zwei... Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt, nicht nur für Berliner. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, naja, hier ist eigentlich unser Mike Krüger des Podcasts, aber nicht, weil er aus Quickborn kommt. Hier ist René. Ja, hallo Stefan und hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zu einer weiteren lustigen Ausgabe des Podcast, was ist doch immer. Richtig. Moment, passiert euch das auch, wenn ihr euch die Nase zuhaltet, dass dann Sauerstoff im Gehirn fehlt und ihr vergesst, was ihr eigentlich sagen wolltet? Ja, richtig, da war ja noch gerade was. Marc, ich habe deine Stimme gehört. Du bist auch dabei heute. Hallo Marc. Hätten wir fast vergessen. Hallöchen. Komm mal raus hier, Marc. Hallo, liebe Freunde. Ja, da bin ich wieder. Und immer der Nase nach, nicht wahr? Genau. Marc ist der Mann, der trotz Erektion mit der Nase gegen die Wand läuft. Und alter Witz, den muss ich jetzt mal bringen. Jetzt frage ich mich nur, also, nicht nur ein alter, sondern ein schlechter Witz. Genau, ein alter, schlechter Witz. Ja, also herzlich willkommen ihr zwei, herzlich willkommen an den digitalen Empfangsgeräten. René hat es gesagt, heute wird es nasal, sagt man das so? Wird es heute nasal, nur wegen dem, was wir jetzt gehört haben? Ja, weiß ich nicht. Das wird auf jeden Fall wieder brontal. Nee. Ja, genau. Also, klärt doch mal unsere Zuhörer auf, was war das jetzt am Anfang? Wir haben einen Marc erkannt, auf jeden Fall an der Stimme. Das klang wie ein Hörspiel. Was ist das genau, Marc? Du bist berühmt jetzt und trotzdem noch hier. Die Zahlen hat einfach besser. Im Zuge dessen, richtig. Ich muss weg. Wir haben mehr Hörer. Ich hab noch Termine. Was wir doch gehört haben, war das neue Album Immer der Nase nach. Von den beiden Künstlern Zeta und Volker Funk. Zeta. Die hatten mich gebeten, dass ich ihnen meine Stimme leihe, um eben so ein paar Sachen einzusprechen für ihr Album, bei dem sie nämlich eine ganze Geschichte erzählen. Das ist so, da gibt's so einen Namen für, so ein Konzeptalbum. Weiß nicht, wie man das nennt. Bin dann in der Musik dann nicht so bewandert. Auf jeden Fall, ihr ganzes Album erzählt eben so eine ganze Geschichte. Und ich bin da der Sprecher. Bin auch sehr stolz drauf, dass sie meine Stimme ausgewählt haben. Unter Tausenden von Leuten wurde ich ausgewählt. Marc, du hattest harte Konkurrenz, kann ich dir sagen. Ja. Aber der einzige Grund, warum sie dich genommen haben, ist, dass die Konkurrenz nicht wollte. Nein, ganz toll. Ich glaube, ich kenne ja die Skizze, die gesprochene. Und Stefan hat es ja auch gehört und Stefan hat schon da gesagt, oh, da müsste eine andere Stimme hin. Und Marc ist eine gute Besetzung dafür, finde ich. Definitiv. Die ist kräftig, die ist bassig, die ist kreativ. Ne? Also wir kennen ja Marc, ist ja unser Stimmtalent hier im Podcast. Ohne ihn wäre es halt nur ein Drittel so langweilig. Genau, wenn wir auf Toilette sind, dann macht Marc den Podcast nämlich alleine. Dann macht er einfach unsere Stimmen nach. Und ihr merkt es gar nicht. Ne? Nein, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Marc. Wieder ein Punkt auf deiner Bucketlist weg. Also von den 99 Dingen, die man bis zum Tode noch erledigen möchte. Cooles Projekt auf jeden Fall. Kannst du dir in deinem Lebenslauf einmalen? Ich sag das immer anders. Ich sage immer, das ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg, welcher dort beschrieben ist mit den Worten reich und berühmt in 5 Minuten. Okay. Und auf jeden Fall, wenn ihr das ganze Kunstwerk hören wollt, dann geht auf Spotify. Ich glaube, da kann man sogar, ohne dass man Geld bezahlt, kann man das hören, oder? Ja. Also immer der Nase nach müsst ihr suchen. Ansonsten den Link gibt's definitiv auch in den Shownotes. Ja. Und kurz zur Musikrichtung, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Das ist so Synthwave, Hip-Hop, Trap. Ja. Also ich kann es nur empfehlen. Ich finde es eine gute Mischung. Klingt wie 80er Jahre teilweise. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, Marc, du hast es ja versucht zu erklären, also immer sozusagen ein Teil eines Hörspiels und dann kommt ein bisschen Musik, dann kommt der nächste Song, wo wieder ein bisschen Hörspiel ist, sozusagen. Oder? Ja, ich könnte es jetzt auch nicht besser erklären. Okay, na, dann war es doch eine gute Erzählung. Also das Album erzählt in Gänze eine Geschichte, ja. Oder besser gesagt, das Album ist eingebettet in eine Geschichte, die eben an der einen oder anderen Stelle hörspielartig unterstützt wird. Mhm. Na gut, da bin ich ja gespannt, Marc, was noch für Projekte kommen. Und ich erstmal. Na. Ich kann dir sagen, also ist jetzt nicht so, dass sie mir alle die Tür einrennen. Noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So ist es. Ja. Und vielleicht die 5 Minuten sind ja noch nicht rum. Vielleicht spielen wir ja nachher noch einen Song aus dem Album, wo Marc jetzt nicht unbedingt mit vertreten ist, aber um so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, ne, was euch da womöglich erwartet. Aber das hört kann man auf jeden machen. Fall selber an. Genau. Ja. Gut, na, was gibt's Neues? Das waren doch schon mal tolle Neuigkeiten, Marc. Tolle Einleitung. Das waren also deine letzten 2 Wochen quasi. Wenn man so. Na, in den letzten 2 Wochen ist noch ein bisschen was anderes passiert. Na, dann hau das raus. Das war jetzt nicht. Titles der Welt nicht. Naja, es gibt ein Follow-up zu dem, was wir in der letzten Sendung besprochen haben. Und zwar haben wir uns gefragt, ja, bei diesen ganzen Corona-Geschichten und den ganzen Apps und so, da heißt man jetzt zum Beispiel die Corona-Warn-App und wie erkenne ich denn darin, ob ich jetzt irgendwie schon geboostert bin und ob ich vollständig geimpft bin? Und in der Corona-Warn-App gab es jetzt ein Update und jetzt sind da tatsächlich ein entsprechende Hinweise drin. Tada! Möglicherweise sind wir jetzt die Mörder-Influencer, weil irgendjemand das gehört hat, dass wir darüber gesprochen haben und hat bung, sofort die App angepasst. Das wäre doch mal was. Ja. Der Gedanke erfreut mich zumindest. Mich auch. Und? Naja, und wenn ich hier schon so nett erzähle. Ja. Frage? Ich habe auch gelesen, dass die Kopfpass-App demnächst auch so ein Update bekommt. Das wäre hilfreich. Ja. Ja, René? Nee, ich wollte nur für Stefan mich melden, weil Stefan so reingekrätscht hat. Du, ich kann mich, warte mal, hier hast du deine Nase, du brauchst die nicht immer in meine Angelegenheit stecken. Nase, verstehst du? Wie sagt man so schön, du musst nicht deinen Finger immer in meine Nase stecken, du hast eine eigene. Sozusagen. Und gerade in Covid-Zeiten macht man also das bei nicht. Euch. Nun gut, wenn wir uns hier gerade so nett unterhalten, ich hätte eine Kaufempfehlung. Oh. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es mal berichtet habe, warte, ich hab dass wir uns seinerzeit einen neuen Fernseher gekauft haben. Ah. Und wir hatten es gar nicht drauf angelegt, aber der Fernseher war recht günstig und er hatte dann doch irgendwie diese Smart-TV-Funktion, sprich Internetanschluss. Mhm. Okay, jetzt haben wir hier Kabelfernsehen irgendwie im Rahmen unseres Mietvertrags und Kabelradio. Also hat sich meine Frau dazu hinreißen lassen, um wie Radio mehr über den Fernseher als über die Stereoanlage zu hören. Dann kam ich und sagte, über den Fernseher ist aber der Klang irgendwie relativ mies. Das müsste man irgendwie aufwerten. Also entweder schließen wir die Anlage direkt an den Fernseher an oder umgekehrt. Oder aber man müsste den Klang am Fernseher irgendwie aufwerten. Und da ist meine Kaufempfehlung Soundbars. Ich habe mir nämlich so eine Soundbar zugelegt und habe eine ganze Weile mit mir gehadert, sollst du wirklich so viel Geld dafür ausgeben, weil man gibt für so etwas ganz, ganz leicht deutlich mehr Geld aus als für den Fernseher selber. Also nur um mal eine Größenordnung zu nennen, Fernseher hat so um die 300 Euro gekostet. Und Testberichte über Soundbars, naja, wenn es ein bisschen besser klingen soll, naja, da musst du schon mal so 500-600 Euro in die Hand nehmen. Naja, dachte ich, bin ich dafür wirklich bereit? Hat sich herausgestellt, war ich nicht. Habe mich dann für etwas Preiswerteres entschieden und war am Anfang auch nicht so glücklich damit. Das lag aber nur daran, dass das Problem vor dem Fernseher saß. Also ich war das Problem, in der IT sagen wir Pepcak. The problem exists between keyboard and chair. Das Problem saß einfach vor der Tastatur. Also, ich hatte einfach die Soundbar noch nicht richtig eingestellt. Die war viel zu basslastig, weil da gab es jetzt also irgendwie da so ein Riegel, den man unter den Fernseher quasi schob, was nicht so hohes, breites. Und dazu gab es aber noch einen fetten Subwoofer. der so mördermäßig besser irgendwie rausknallte, aber das war irgendwie nicht so richtig abgestimmt. Naja, okay, jetzt habe ich mir die Anleitung nochmal richtig durchgelesen. Oder besser gesagt, mit dem Gerät gab es eigentlich nur so eine Kurzanleitung. Und im Internet habe ich dann recherchiert und habe dann noch eine ausführliche Anleitung gefunden. Und die wusste mir auch zu sagen, wie ich das Ding ein bisschen aufeinander abstimme. Und jetzt bin ich recht zufrieden damit und habe für die Soundbar nicht so viel Geld wie für den Fernseher ausgegeben. Und es funktioniert ganz gut. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen ungewohnt, weil man macht seinen Fernseher an und man weiß, wie der klingt und auf einmal ist das alles ein bisschen anders. Wer sich dafür interessiert, es kann sich lohnen. Gut, und dazu möchte ich kurz was sagen. Ich habe so eine Liste, da stehen Dinge drauf, die ich überhaupt nicht brauche und da ist ein Soundbar ganz oben, schon seit Jahren. Nee, aber schön, wenn es dich glücklich macht, die Leute müssen ja auch irgendwas verdienen. Für mich hat es den Vorteil, dass ich mich jetzt dadurch von meiner Stereoanlage komplett trennen konnte. Mit der war ich auch nicht zufrieden, die hat auch nie so richtig funktioniert, Internetanschluss funktioniert die nicht so gut und die Mechanik von dem CD-Laufwerk war irgendwie auch schon ausgeleiert. Das ist ja immer so ein Problem, dass du die CD immer in so eine Schublade legst, in so einen Koffer und der fährt dann in das Gerät rein und das leiert immer ganz schnell aus, das Zeug. Naja, also CD? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte mich von Geräten trennen, das ist etwas aufgeräumter in der Wohnung und mit dem Sound bin ich sehr zufrieden. Das klingt gut. Was nutzt du denn, René? Ich höre meinen Ton, der aus dem Fernsehgerät kommt, tatsächlich ganz altmodisch aus dem Fernsehgerät. Okay. Na gut. Und für Musik, also weil da, also was guckt denn ihr, Musikfilme oder so? Naja, manchmal muss schon ein ordentlicher Actionfilm sein, ja. Na gut, brauche ich nicht. Und da spare ich halt Geld an der Stelle. Das gebe ich dann woanders wieder aus. Und Musik höre ich über die Sonos-Box. Ach so, na, da kannst du doch die Box per Bluetooth mit dem Fernseher verbinden. Nee, das ist ein etwas proprietäres System. Du kannst dort nur Dienste hören, die auch über Sonos laufen. Also es geht Spotify, aber es ist kein Lautsprecher, also du kannst nichts anschließen, es ist kein Bluetooth-Lautsprecher. Okay, aber Oder ich weiß nicht, ob die neuen Versionen das sind, ich rede von der ersten Sonos-Box. Ja, durchaus möglich. Mhm. Also Marc, auf jeden Fall Gratulation auch dazu. Eine gute Entscheidung, weil wir wissen ja alle, je dünner die Fernseher wären, umso schlechter ist natürlich der Sound, weil wo soll der hin? Da ist ja gar kein Platz. Ne? Und so eine Soundbar ist schon eine coole Alternative, bevor man sich irgendwie so ein Hi-Fi-System irgendwie kauft. Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, also. Aber wenn wir schon bei guten Kaufentscheidungen sind, vielleicht möchtet ihr hören, was mein letzter Fail-Kauf war. Ja, ja, sehr gern. Ich habe mir diese Soundbar zugelegt, war am Ende relativ zufrieden damit. Und dann habe ich mir aber noch was anderes gekauft und das war nicht so doll. WLAN-Kabel. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, WLAN-Kabel, genau, Beleuchtung, die Innenbeleuchtung für die, ich habe es vergessen. Für den Fernseher, den Scherz, streich das. Also, pass auf, jeder, der einen Computer hat, der hat eine Tastatur daran und fragt sich immer, ja, wie kriege ich die denn sauber? Und dann gibt es Leute, die holen sich dann so eine Druckluft Dosen, da ist dann so eine Düse dran, damit aus China. Kann man den Staub dann irgendwie wegblasen. Mhm. Das ist eine ganz tolle Geschichte, das funktioniert meistens auch ganz gut, nur diese Dosen haben den großen Nachteil, dass der Behälter steht ja unter Druck und was da rauskommt, diese Luft, die ist eben sehr kühl, sehr kalt. Und das kann teilweise, kann die Luft da auch noch flüssig irgendwie vorne rauskommen und das ist dann für die elektronischen Bauteile mitunter nicht so günstig. Und das gepaart mit der Tatsache, dass es auch nicht sehr nachhaltig ist, weil irgendwann ist die Dose leer und dann schmeißt er sie weg, hat mich dazu gebracht, mal zu gucken, ja, gibt es denn nicht Geräte, die richtig mit Strom funktionieren und einen ähnlich guten Luftstrom irgendwie erzeugen, um meine elektronischen Geräte damit irgendwie sauber zu halten. Auch der PC braucht ab und zu mal eine kleine Luftdusche. Da habe ich geguckt, naja, so 60 Euro musst du auf jeden Fall dafür ausgeben. Naja, gibt es denn nichts Preiswerteres? Naja, eigentlich irgendwie nicht. Naja, und dann habe ich etwas gefunden, wo ich so dachte, naja, das ist vielleicht das Beste aus allen Welten, weil das ist eigentlich ein Handstaubsauger, so ein Akkustaubsauger, wie sie herausgestellt hat. Also der kann saugen, den Staub absaugen. Er kann aber auch hinten die Luft wieder rausblasen. Dann hast du so verschiedene Düsen daran. Und mit diesen Düsen kannst du dann tatsächlich den Staub auf wegpusten. Und dabei hat sich herausgestellt, Fail, das Ding hat leider nicht so viel Dampf wie es sollte, oder aber die mitgelieferten Düsen sind irgendwie nicht so tauglich dafür, also funktioniert leider nicht ganz so gut, klingt wie ich mir vorgestellt Pearl. Habe. 60 Euro weg. Nee, war nicht von Pearl, aber ja, irgend so ein No-Name asiatisch Gerät, keine Ahnung. Aber es sieht toll aus. Ja, und du hast dich verleiten lassen und du konntest es zurückschicken, hast dein Geld wieder gekriegt. Nee, ich habe das Ding tatsächlich behalten, weil, wie gesagt, es hat ja zwei Funktionen. Und das mit dem Saugen funktioniert wunderbar, also habe ich jetzt da einen neuen Akkustaubsauger. Immerhin. Aber was macht man mit Sachen, die man sich gekauft hat und die man nicht mehr haben will? In Schrank. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sie, in den Schrank stellt oder dass man sie dann wieder zurückschickt. Nein, irgendwann hat man vielleicht auch Freude damit gehabt und entscheidet dann irgendwann, das muss jetzt wieder weg. Naja, dann gibt es so Plattformen wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen. Mhm. Und da muss ich euch sagen, mit dieser Börse habe ich ja so viel Spaß gehabt. Ich habe schon über 100 Sachen darüber verkauft. Krass. Aber das mit dem Spaß gehabt ist eher ironisch gemeint. Was ich da schon für Ärger gehabt habe, da hätte ich ganz gerne eure Meinung, eure Erfahrung mal dazu gehabt. Passiert euch das auch, dass ihr Sachen bei eBay einstellt? Und selbst wenn ihr dazu schreibt, ja, ist jetzt übrigens ein Festpreis, ich möchte wirklich 20 Euro dafür haben, das Erste, was kommt, ist die Anfrage, was ist der letzte Preis? Mhm. Kennt ihr das? Ja, ich bin nämlich der so eine E-Mail schreibt und ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Also ich habe auch sehr positive Erfahrungen mit eBay-Kleinanzeigen. Also, ja doch, eBay-Kleinanzeigen. Wieso auch? Weil Marc ja offenbar Spaß da hat, hat er doch gerade gesagt. Nein, ich habe wirklich gute Erfahrungen. Ich sagte, das wäre ironisch gemeint. Hör zu. Bei mir war es nicht ironisch gemeint, sondern ernst. Also für mich hat eBay Kleinanzeigen sehr gut funktioniert, ist halt nur ein bisschen aufwendig. Also ich habe regelmäßig so Kinderkrempel darüber verkauft und da ist natürlich die Zielgruppe eine andere und ich glaube, genau dieses Gespräch hatten wir schon mal, dass man bei so Spielzeug oder so Familienkrempel, das geht eigentlich ganz gut. Ne, Kinderklamotten, alte Kindermöbel, altes Kinderspielzeug. Also keine Technik. Okay, also wenn wir das Thema schon mal hatten, dann will ich das gar nicht so weit aufmachen, nur dass ich mich fortwährend darüber ärgere, dass die Leute unzuverlässig sind, dass selbst sehr günstig angebotene Preise, dass man da immer noch versucht, irgendwie zu handeln. Das mit der Unzuverlässigkeit hatte ich gerade schon gesagt. Ich erwähne es nochmal, weil ich mich sehr darüber ärgere. Das heißt, die Leute melden sich und sagen, ja, ich komme dann vorbei, bin um 6 da. Wartest, um 6 ist keiner da, um 7 ist keiner da. Um 7 am nächsten Tag ist immer noch keiner da gewesen. Das wird auch nicht abgesagt. Ganz furchtbare Nummer. Ja. Ist eine seltsame Mode geworden. Ja, aber ich glaube, sind halt auch keine Geschäftsleute. Wegwerfgesellschaft. Nee, es sind keine Geschäftsleute, das sind aufgeklärte Mitteleuropäer hoffentlich und die wissen, was sich gehört. Ja. Ich will jetzt nicht von Unhöflichkeit sprechen, das ist einfach nur eine Frechheit. Dann darfst du nicht bei eBay Kleinanzeigen verkaufen. Das ist übrigens Blödsinn. Genau. Das würde ich nie unterschreiben. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ich sag mal dazu, man geht ja davon aus, so wie in Marks Beispiel, dass wenn man selber in der Situation ist, ein Käufer ist, der irgendwas von einem Verkäufer irgendwie abholen will und man schafft es nicht, dass man so intelligent ist und dem absagt oder irgendwie eine Nachricht zukommen lässt. Ne? Also man geht ja immer so aus, wie man quasi vielleicht auch selber erzogen wurde und von daher ist es alles nicht nachvollziehbar, warum die Leute da echt so einhängen lassen und deswegen haben viele Leute einfach negative Erfahrungen. Also ich kenne auch ganz viele im Freundeskreis. Aber such doch nicht den Fehler bei anderen. Vielleicht hat Marc einfach versäumt, eine emotionale Beziehung aufzubauen, die es dem Käufer quasi wert macht, sich bei Marc zu melden und zu sagen, du, ich komme heute nicht vorbei. Nee. Aha. Jetzt zieht René das wieder ins Lächerliche. Also, nee, ich zieh's nicht ins Lächerliche. Die Plattform ist halt einfach doch, so. Das tust du. Also du weißt doch, dass sie so funktioniert. Also ich habe im Freundeskreis. Wie soll ich denn eine Emotion? Ja. Im Freundeskreis habe ich einige, die das mit richtiger Leidenschaft machen. Aber ich selber habe mit eBay und eBay Kleinanzeigen nichts zu tun, weil das ist mir einfach viel zu aufwendig. Also da bin ich einfach viel zu faul zu, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist auch berechtigt. Also da musst du dir wirklich die Zeit nehmen und ich habe eine Zeit lang echt da dann irgendwie am Wochenende ein paar Stunden verbracht, reinzustellen, alte Artikel rauszunehmen, neue reinzustellen und dann sind die da auch 5 bis 10 Mal durchgelaufen, wie die jemand haben wollte oder sie wollte keiner haben. Ja, ne? Aber Mir fällt noch ein Beispiel ein zu der Story von Margrat, so von wegen Zuverlässigkeit und so. Ich habe nämlich neulich einen Schlüssel gefunden. Der lag auf einer Heizung im Hausflur. Und da habe ich mir doch gedacht, den muss doch einer gefunden haben auf dem Boden und dann auf die Heizung gelegt haben. Und ich habe mir dann so gedacht, warum macht man das? Also, weil es da leichter gesehen wird. Aber ist das, ist das nicht ein Fehler? Stell mal vor, da kommt dann einer vorbei, der eigentlich keine guten Absichten hat. Dann ist der Schlüssel weg. Also ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe den Schlüssel einfach genommen. Ich muss noch weiter erzählen. Jetzt hast du zwei. Hängt jetzt zu Hause am Schlüsselbrett. Genau. Und haben noch keine abgeholt. Nein, ich habe es dem Hausmeister gegeben dann. Also, weil ich denke, wenn ich selber einen Schlüssel verliere und einer legt den einfach nur so auf der Heizung, wenn er den findet, dann kann es doch sein, dass er irgendwann weg ist. Also, das fand ich nicht so toll. Ich habe mal einen Schlüssel gefunden von einem Spielcasino. Aha. Da bin ich über einen Parkplatz spaziert und dann habe ich einen Schlüsselbund gefunden und dann habe ich mir so angeguckt, habe geschaut, was da ringsherum ist und da war ein Spielcasino und da bin ich da rein und sage so, hier, ich habe einen Schlüssel gefunden, halt den so hin und dann kommt sofort, das ist der Schlüssel vom Chef. Aha. Weil ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht könnt ihr mal einen Aushang bei euch machen, ob den irgendjemand verloren hat, der vielleicht gespielt hat. Und ja. Wie hat das nachgewiesen? Ja, er haute schon hin, haute schon hin. Okay. Da war ich, also die Reaktion kam so spontan. Hm. Ja, das macht er ja bei jedem, wenn einer einen Schlüssel findet. Nee, es war eine Frau. Ach so. Also ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt besser macht. Das hieß ja, dass Frauen ehrlicher sind als Männer. Ja, sowieso. Gut. Bei denen merkt man es nur nicht so schnell, wenn sie einen bescheißen. So sieht's aus. No. Ja. Ich hab heute auch ein lustiges Erlebnis gehabt. Mhm. Ich war in einem Webinar, 1,5 Stunden über Marketinganalysen, Online-Marketinganalysen. 1200 Zuschauer und jetzt kommt das Lustige, der Typ, der das Webinar gehalten hat, der war so schön angezogen, ne, mit Hemd und macht einen sehr seriösen Eindruck und der saß aber augenscheinlich in seinem Arbeitszimmer zu Hause, also das sieht man ja mal so, ob das ein Büro ist oder ein Arbeitszimmer, finde ich, also es schwang wie ein Arbeitszimmer und ja, plötzlich ging im Hintergrund so Punkt 12 Uhr die Zimmertür auf und dann sah man nur so einen kleinen Kopf irgendwie reinlaufen, also ein Kind, ne, so ich schätze 5 Jahre oder ja 5 bis 6 Jahre vielleicht und das kam an und der kriegte das ja mit und er zielte ganz stur weiter in die Kamera, ne, und versuchte das so zu ignorieren und dann sprach das Kind ihn aber an und dann drehte er sich so ganz kurz hin, sagte so danke und drehte sich gleich wieder in die Kamera und machte so weiter, ne, und plötzlich professionell verschwand dieser Kopf aber nicht aus dem Bild, sondern wurde halt immer größer und hielt einen Essensteller ins Bild, also so zur Übergabe. Da hat das Kind seinem Vater offenbar das Mittagessen gebracht. Ne? Die Mutter wird in der Küche gestanden haben, hat auf Dewey geguckt, das ist um 12, bring mal Papa den Teller. Und Papa war gerade in einem Seminar vor 1200 Leuten. Fand ich sehr witzig. Sehr, das hat sehr menschlich gemacht. Ja. Das ist das, was Corona uns quasi mitbringt, diese Menschlichkeit auf beruflicher Ebene. Ja. Das ist natürlich eine ganz süße Geschichte, aber an sich auch nichts Neues, weil vor ein paar Monaten war das ja schon in Film, Funk und Fernsehen, dass da war irgendwie, was weiß ich, ein Politiker oder so, wo dann der Sohn oder die Tochter irgendwie reinkam. Genau so, also in genau derselben Art und Weise. Das war doch so, war das nicht? Muss man sich mittlerweile dran gewöhnen. Richtig. Das war ein Nachrichtenkorrespondent und dann war doch so, dass das Kind und dann ist das Kindermädchen so rein auf allen Vieren reingeschlichen ins Zimmer, weil sie dachte, sie ist nicht zu sehen und hat versucht, das Kind da rauszuholen. Das ist das, was ich kenne. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben einige Einblicke in Schlafzimmer und Arbeitszimmer bekommen über Corona-Zeiten durch diese neue Kommunikationsmöglichkeit des Homeoffice-Korrespondenten. So ist es. Gut. Andere Sachen noch. Im Juni, wahrscheinlich am 1. Juni, erscheint mein Album. Ihr werdet aber noch rechtzeitig davon erfahren. Und Marc, vielleicht habe ich auch ein Gesangspart. Was? Dein erstes Album? Nee, ist nicht mein erstes, aber mein bestes wird's. Ach so. Deswegen kennt man das noch gar nicht. Das andere kennt man tatsächlich nicht, es sei denn, ja. man weiß, wo ich die Sachen im Internet verstecke, dann hat man das erste auch schon gehört. Naja. Gut. Ja, dann Stefan, mach doch die Leute mal drauf aufmerksam. Dann sag doch mal, wie findet man dein erstes Album und eben. Sag was zu deinem zweiten Album. Das hebe ich mir auf für den nächsten Podcast. So, Stefan, was hast du denn letzte Woche erlebt? Ich letzte Woche? fangen wir ganz einfach an. Was hattest du gestern zum Mittagessen? Was hatte ich gestern zum Mittagessen? Nudeln mit Tomatensauce. Habe ich das vermisst, ja. Seit langer Zeit mal wieder. Wirklich, ohne Scheiß. Und vorgestern? Gott, es rollt mit den Augen und überlegt angespannt. Ich sehe erste Schweißtropfen auf seiner Stirn. Nein, muss ich nicht. nein, das war, glaube ich, irgend so ein Erbseneintopf, so ein Fertigessen. Das klingt ja nach einer bewegten Woche. Vielleicht gab es noch weitere Höhepunkte. Willst du auf die Notiz in den Shownotes hinaus? Nein. Achso, gibt's da was? Doch, natürlich. Ja, wir wollen alle wissen, was es mit diesem Regenbogen-T-Shirt auf sich hat. Ja, das fand ich spannend. Mein Regenbogen-T-Shirt habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Ist im Prinzip ein graues T-Shirt, wo ein Regenbogen drauf ist, ne? Also ganz normales T-Shirt. Mhm. Und das hatte ich neulich mal bei meiner Blutspende an. Und es gibt ja immer so ein ärztliches Vorgespräch und die hat dann immer so spezielle Fragen gestellt und hinterher hat sie mich dann direkt drauf angesprochen, weil sie dachte, ich trage das Regenbogen-T-Shirt aus einem bestimmten Grund, aber ich habe ihr gesagt, na, das ist einfach nur Solidarität und ich kenne einige Menschen, die halt in der Szene aktiv sind. Aber du musst etwas konkreter werden. Es geht um die queere Szene. Richtig, also genau. Leute, die nicht sexuelle so Orientierung haben, sondern irgendeine andere. Genau, also es ist ja aktueller denn je eigentlich das Thema, ne? Also die Szene, man hört viel von der Szene, ne? Man kennt zum Beispiel Rathäuser, die Regenbogenfahne gehisst haben. Ich glaube, Berlin-Schöneberg ist da sehr, sehr bekannt für. Christopher Street Day. Ne? Der Hintergrund ist natürlich, dass beim Blutspenden muss man ja mal einen Fragebogen ausfüllen. Und da gibt es halt ein paar Fragen genau zu dem Thema. Weil so, da muss man seine Sexualität offenlegen? Na, selbstverständlich, weil das ist ja dann, so. Steht dann sonst auf der Tüte schwules Blut, lesbisches Blut? Nee, es ist noch schlimmer, weil in Deutschland ist es so, dass die Regeln für Blutspender, die homosexuell sind, extrem hart sind. Also geht es dann halt auch um Geschlechtskrankheiten, Sexualverkehr und sowas alles. Es geht um das AIDS-Thema hauptsächlich. Genau, richtig, weil das ist natürlich ein großes Problem. Aber es ist doch auch Quatsch, dass nur Schwule oder... wahrscheinlich ist es sogar auf Schule reduziert. Das stimmt doch nicht, dass nur die AIDS kriegen können. Mittlerweile stehen auch diverse Personen da drauf. Also bei der Anrede, das haben sie jetzt schon geändert. Und aber ist das nicht ein Schritt genau entgegengesetzt der Richtung, die hier ständig genommen wird? Tja, keine Ahnung. Ja, das ist noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, als AIDS eben aufkam. Aus der Kaiserzeit. Da hat man einfach, nein, Quatsch. Da hat man einfach gesagt, man muss ein bisschen sensibler für sein und muss ein bisschen aufpassen, wenn Homosexuelle kommen, die haben einfach ein wesentlich größeres Risiko, AIDS da quasi mit einzuschleppen. Mittlerweile ist die Wissenschaft so weit zu wissen, dass das nicht so ist, dass es bei weitem nicht mehr nur aus der homosexuellen Szene kommt. Aber der bürokratische Apparat hat es noch nicht geschafft, die entsprechenden Anweisungen zu korrigieren. Genau, da muss nachgebessert werden. Das hast du super erklärt, Marc, weil ich glaube, die Blutspendedienste, die können da gar nichts für, weil die Gesetzeslage einfach so ist. Und es gibt aber mittlerweile, ich glaube, ein neues Gesetz oder ist in Planung, wo diese ganzen Fristen irgendwie verändert werden. Also zum Beispiel kenne ich jemanden, der ist halt schwul und der lebt in einer festen Partnerschaft schon seit gefühlt 100 Jahren. Und da frage ich mich auch, warum darf der nicht Blut spenden? Also der hat doch ein ganz normales Leben, so wie der wechselt seine Sexualpartner nicht und so. Und das spricht doch nichts dagegen. Ne? Und genau das Absolut. Ist das Problem. Ja. Ich würde noch mal kurz einen Punkt, den Marc genannt hat, noch mal hervorheben wollen. Und zwar hatte Marc eben gesagt, die queere Szene, ne? Ja. Und hatte das erklärt mit, alle Leute, die nicht heterosexuell sind. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der manchmal untergeht, weil viele denken, die queere Szene, das sind nur die Homosexuellen. Aber es ist tatsächlich alles außer heterosexuell. Weil es halt nicht nur Homosexuelle gibt, sondern auch wenn es jetzt ein bisschen nicht so, oder ja, wenn es so nicht leicht nachvollziehbar ist, es gibt ja auch Leute, die sich so keinem Geschlecht zuordnen. Mhm. Und oder die Güterzüge keine Sexualität heiraten. Haben. Oder die Güterzüge heiraten, ja. Und Bäume. Genau. Und interessant ist immer, ein Blog ist immer, steht als Überschrift für Frauen und diverse Personen. Also hätten sie auch schreiben können, nicht für Männer. Ja. Gut, aber ja, wie gesagt, das ist guter Punkt. Ist immer spannend und man beobachtet die Entwicklung einfach mal. Ne? Das ist ja wirklich, also das hätte ich ja nicht gedacht, das ist eine neue Info für mich, dass beim Blutspenden die Sexualität eine Rolle spielt. Ja, kannst du dich belesen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, haben wir was dazugelernt. Ja. Schmeckt's denn, Marc? Ach, ich habe so das Gefühl, früher schmeckte irgendwie vielleicht nicht alles besser, aber alles irgendwie so ein bisschen anders. Also man früher sagt ja, Lametta. Dass ich, ja ganz genau, man sagt ja dem Menschen nach, dass ich, ja so anders angefangen, so alle 7 Jahre soll sich der Biorhythmus so ein bisschen verändern, hormonell soll sich alles so ein bisschen verändern. Das ist so ein ganz normaler 7-Jahres-Zyklus. Mhm. Die meisten Menschen bemerken den wohl gar nicht so, aber wenn man danach sucht, könne man was finden. Und damit würde auch zusammenhängen, dass der eigene Geschmackssinn sich wohl verändert oder verändern kann. Vielleicht spielt das dann mit eine Rolle. Jedenfalls beobachtet man, wenn man Sachen irgendwie kauft, die einem früher wunderbar gemundet haben, vielleicht weil es ein Beispiel zu nennen, ein Fertiggericht war. Die Dinger werden ja so produziert, dass sie wirklich immer gleich schmecken. Ja, man denke an, blödes Beispiel, ein Burger von McDonald's. Der schmeckt überall auf der Welt quasi irgendwie gleich. Ja. Nach Pappe. Dafür sorgen die schon. Ja. Naja, nach was auch immer. Trotzdem hat man das Gefühl, früher haben mir die Sachen besser geschmeckt oder anders geschmeckt. Empfindet ihr das auch so? Tja, nee. Habt ihr da Beispiele? Bin ich der Einzige weltweit? Also das Einzige, wo ich bei dir bin, ist, dass man sich über die Jahre verändert und dass man sich möglicherweise auch in der Persönlichkeit ändert. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin nicht mehr der ich war, als ich um die 20 war. Na Gott also ich sei kann Dank. Mich mit dem, das stimmt. Ich meine, ich kann mich mit dem auch nicht mehr wirklich so identifizieren. Das ist so ein Teil meiner Geschichte. Ne? Aber irgendwie ist es schon, wenn wir jetzt zusammen am Tisch sitzen würden, wären wir zwei verschiedene. Okay. Das war ein weiterer Stein auf dem Weg zu der Persönlichkeit, die du heute geworden bist. Ja. Ja, oder die Veränderung, die das Leben so mit sich bringt. Ja. Ja, das mit den 7 Jahren, das stimmt schon, ne? Also, das sagt man ja wirklich nicht ohne Grund. Also, da geht es ja auch zum Beispiel um Allergien, die sich alle 7 Jahre irgendwie verändern. Ich weiß nicht, also heutzutage ist, glaube ich, das Leben ein bisschen anders. Viele sind plötzlich, laktoseintolerant, fruktoseintolerant, was es früher eigentlich gar nicht gab. Früher gab es sowas ja nicht. Genau. Ja, wenn früher haben wir ja nicht leisten damals. Wenn du nicht weißt, dass es das gibt, dann hast du es auch nicht. Genau, ne? Gut, früher. Das hat einen anderen Namen früher. Genau, früher wusste man auch nicht, dass es Krebs gibt, ne? Und heute weiß man halt, dass man daran gestorben ist oder so. Also klar. Warte mal, ganz kurz, Stefan, ganz kurz. Dieses Laktose-Thema. Früher hast du gesagt, ich krieg Bauchschmerzen von Milch und dann war das Thema erledigt. Genau. Heute wird ein Leiden draus, ohne es runterspielen zu wollen, ne? Also, heute, ja, genau. Also heute lässt man du dich geht halt nur Tage anders mit rum. Wegen Laktose, genau. Hallo Herr Doktor, können Sie mich mal krank schreiben? Ich bin laktoseintolerant. Nein. Es ist eine andere Zeit auf jeden Fall. Ne? Also das haben wir ja auch schon in diversen Podcast-Folgen festgestellt, dass sich die Welt verändert hat in verschiedenen Bereichen und auch in dem Bereich auf jeden Fall. Ne? Zum Beispiel ein Thema ist ja Zucker. Also Zucker ist ja ein ganz großes Thema. Und da kann ich sagen, dass ich seit Weihnachten habe ich durch Zufall einfach mal früh vergessen, in meinen Kaffee Zucker zu machen. Das habe ich natürlich sofort gemerkt und habe mir gedacht, vielleicht gewöhnt man sich an den Geschmack und seitdem lasse ich den Zucker weg in meinem Kaffee morgens. Das ist toll. Ja, also es ist ein kleiner Stein oder ein kleines Puzzleteil auf dem Weg, etwas besser zu werden vielleicht oder seine Ernährung vielleicht ein bisschen zu ändern. Aber ja, da muss ja jeder für sich seinen Teil tun, ne? Aber Stefan, du brauchst nur mal die Zuckerlöffel zählen, die du jetzt weglässt und das mal aufs Jahr hochrechnen. Und dann merkt man, dass ein kleiner Schritt eine Riesenauswirkung haben kann. Ja. Du isst jetzt wahrscheinlich eine Tonne weniger Zucker im Jahr, Marc. Stefan, es ist scheißegal, dass die Zuckerindustrie daran krepieren wird. Ich wusste, dass du nichts Süßes mehr fressen und trinken will. Nein, ich muss dazu sagen. Aber ich habe, ja, bitte. In meinen Grießbrei mache ich immer noch genug Zucker. Ich finde Zucker ja raffiniert. Dann schmeckt er dich. Ich habe ja etwas entdeckt. Ich bin ja seit Jahren auf der Suche nach einer Alternative zu Zucker, weil man ja weiß, der böse, weiße, kristalline Zucker, der industrielle, raffinierte. Also, was weiß ich, man Candies probiert, mal einen Rohrzucker benutzt. Süßli-Tabletten. Honig verwendet. Stefan erinnert sich, meine Honig-Eskapaden irgendwie in meinen Tee bei der Arbeit, dass wir zusammengearbeitet haben. Das ist aber vollkommen okay. Die Honigphase. Danach kam die Agavendicksaftphase, stellte sich aber auch nur heraus, okay, ist jetzt eben rein pflanzlich und ist eben keine Bienenkotze mehr, aber es ist eben auch hauptsächlich richtiger Zucker. Ja, nichts anderes ist Honig. Mach dich mal schlau, Stefan. Aber jetzt habe ich etwas gefunden. Ich habe tatsächlich einen Zuckerersatzstoff gefunden, der mir mundet. Viele Leute schwören ja auf so diese klassischen Süßstoffe. Das schmeckt mir aber nicht. Mhm. Dann habe ich Stevia, so Stevioglycoside, in Verbindung mit Erythrit irgendwie ausprobiert, um mal einen weiteren Hut in den Ring zu werfen. Oh, der feine Herr mit Erythrit. Blöd. Ja, aber jetzt habe ich den absoluten Porsche für mich entdeckt, den Lamborghini unter den Süßungsmitteln. Das ist das gute Xylit oder auch Xylitol. Das schmeckt wie Zucker, das sieht aus wie Zucker, das sind mehrwertige Alkohole, ist also chemisch sehr ähnlich. Ah, alles klar. Alkohol heißt jetzt nicht, dass du dir damit was reintun kannst. Alkohol ist einfach nur die chemische Zusammensetzung, aber es macht nicht doof im Kopf, sondern es hat eben eine süßende Wirkung. Und das Schöne ist, dass es eben kein Zucker ist und deswegen die Zähne nicht angreift, 40% weniger Kalorien hat. Und jetzt heißt es, der Rest des Lebens kann kommen. Also im Prinzip also einfach für mich nur klingt das, Geschmacksverstärker irgendwas. Für mich klingt es gerade, als wenn man es nur in der Apotheke kaufen kann. Nee. Interessanterweise habe ich was Rezept. Günstiges bei Lidl gefunden. Also wenn man das preislich mit richtigem Zucker vergleicht, da muss man schon noch eine Schippe drauflegen. Da muss man einen Euro mehr bezahlen, den sprichwörtlichen, vielleicht sogar zwei. Aber hintenrum lohnt sich's dann, wenn einem die Zähne erst 100 Jahre später ausfallen. Also das Internet sagt gerade dazu, dass es ein Zuckeraustauschstoff ist, also ein Zuckerersatzstoff, und dass es zur Vorbeugung von Plaque und Karies genutzt wird. Unerwünschte Nebenwirkungen hat es übrigens auch. Sag das bitte nicht. Verdauungsstörung. Ja, was? Was für Störung? Verdauungsstörung. Naja, es kann abführend wirken, wenn man zu viel davon frisst. Aber das schaufelt man ja nicht mit der Kelle in sich hinein. Sondern genau. Es ist eben wirklich nur so als kleiner Geschmacksverstärker, der wie eben Zucker und Salz. Aber was ich immer denke, das ist ja alles noch so neu und so frisch entdeckt, ne? Und gibt's noch nicht so viele Jahre. Was ist denn in ein paar Jahren, wenn dann erste Studien rauskommen und sagen, also Marc, das, was du ja jetzt versucht hast, das hat dir irgendwie deine Niere geschädigt. Das lag genau daran. Ja, Stefan, dieses Problem verfolgt dich dein ganzes Leben lang. Früher haben sie dir gesagt, iss bloß keine Butter, bleib mal schön bei Margarine, sonst geht dein Cholesterin durch die Decke. Dann hat die Wissenschaft irgendwann ein paar Jahre später festgestellt, das mit dem Cholesterin ist ja nicht so schlimm, ihr dürft gerne wieder Butter essen. Die wussten damals eine Menge, aber vieles noch nicht. Heute wissen sie mehr, wer weiß, was sie morgen alle wissen. Ja, und man kann sich nicht darauf verlassen, man muss auch irgendwann mal losgehen man und lebt etwas da jetzt. Wagen. Ist denn nicht so die Stevia, die Stevia-Cola vom Markt verschwunden? Das war diese grüne. Da gab es doch mal eine Zeit lang eine grüne Coca-Cola. Die war mit statt Stevia. Zucker war die mit Stevia. Ja. Die gibt's gar nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe sie auch lange nicht gesehen. Aber ich habe die gemocht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also dass sie geschmeckt auch, hat. Ah. Doch, also ich habe die gemocht. Ich habe die jahrelang getrunken. Ich war in Luxemburg immer bekannt als der Deutsche, der diese grüne Cola trinkt und ein MacBook mit MacBook durch die Gegend rennt. Also ich habe die wirklich intensiv getrunken. Mhm. Habe noch keine Schäden verspürt. Ja, und dann plötzlich war sie nicht mehr da. Aber wir haben ja festgestellt, dass du dich verändert hast. Warte mal, aber das ist keine 7 Jahre her, das also, dauert doch ein bisschen. Und andere Frage, wie sieht es denn bei euch aus mit Milchalternativen? Ja, das nein, ja. Schöne Thema. Ja, probieren wir auch. Ja. Ist allerdings auch so ein Thema, weil man ist an einem bestimmten Geschmack ist man gewöhnt und es gibt nichts da draußen von diesen Milchersatzstoffen, was auch nur annähernd so schmeckt wie richtige Milch. Das stimmt, das hat aber das ist alles nicht schlecht. Was eigenes. Hafermilch. Ja, das muss nicht schlecht sein. Man muss, ja genau, die Frage ist nämlich immer, ob man wirklich etwas möchte, was exakt genauso ist und dann einfach nur anders heißt und anders wirkt und so was. Oder ob man sagt, ey, ich bin bereit, mich auf etwas Neues einzulassen. Das Problem, vor dem jeder Vegetarier steht oder angehender Vegetarier. Die meisten fangen doch an mit, so jetzt gibt's mal eine Tofu-Wurst oder mal einen Gemüsebratling, der dann genauso schmeckt wie ein richtiger Burger. Ist doch Quatsch. Ja. Wenn du Vegetarier werden willst, dann such dir was Vegetarisches und nicht, was so aussieht und so riecht und schmeckt wie Fleisch. Kurz zu meinen Milcherfahrungen, ja. Also Hafermilch kann ich mich nicht genau dran erinnern, aber ich glaube, ich war nicht schlecht. Habe ich schon getrunken, fand ich nicht schlecht. Dann gibt's so Mandelmilch. Kann mich auch nicht mehr direkt dran erinnern an den Geschmack. Laktosefreie Milch, die schmeckt ein bisschen süßer. Die finde ich ganz okay. Und dann gibt es Erbsen-Protein-Milch. Also eine Milch aus Erbsen. Okay. Also Fly, das kannst du, glaube ich, hat man mal gesehen. Auch schon gehört, ja. Ja, die fand ich eigentlich auch ganz schmackhaft. Also, und die schmeckt meines Erachtens nicht nach Milch. Die ist von der Konsistenz her sogar noch ein bisschen cremiger als Milch. Ist zumindest meine Empfindung. Und ich finde das super. Also, aber es ist halt alles auch deutlich teurer, ne? Ja. Da haben wir die Kehrseite. Man muss sich das schon leisten können, sich gesund zu ernähren. Oh, würdest du jetzt die These aufstellen, dass die ärmere Bevölkerung sich nicht gesund ernähren kann? Das ist ja keine neue These. Ja. Nur die Reichen können sich sowas leisten. Das heißt, wenn du gesund leben willst, musst du erstmal einen ordentlichen Job suchen. Einen gut bezahlten Job. Hast du jetzt gesagt. Genau. So. Du musst auch mal eine Kinder These beibringen. Okay. Pass auf, du musst jetzt hier Mathematik nicht lernen, weil du das später mal alle brauchst, sondern wenn musst du vor allen Dingen musst. Gut in der Schule sein, damit du dir vernünftige Sachen zu essen kaufen kannst, sonst stirbst du mit 50. Ja. So muss man das den Kindern verkaufen. Genau. Warum möchten sie unbedingt diese Stelle haben? Und wir halt gesund leben. Ja. Genau. No? Die stellen bei den Einstellungsgesprächen immer die falschen Fragen. Richtig. Jetzt haben wir es mal rausgekriegt. Wo sehen Sie sich in 2 Jahren in unserer Firma? Na, ich sehe mich dort an dem Tisch sitzen mit feinstem Hummer, oder? Warum haben Sie, wie kommt diese Lücke in Ihrem Lebenslauf zustande? Durch die Leertaste? Der ist gut. Ja, Mann, sind wir schon mittendrin. Alter Schwede. Ja. Naja, wir haben ja wie immer eine pickepacke, vollgepackte Sendung. Und ich glaube, wir lassen unseren Zuhörern mal eine kurze Atempause. Und danach kommt ein spannender Filmtipp auf jeden Fall von Marc. Das können wir schon sagen. Unser Witzbattle kommt und es geht um Autos, um Autotests, aber mehr dazu gleich nach den Kontaktmöglichkeiten. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. So, jetzt wo ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, seid ihr hoffentlich bereit für unser nächstes Segment. Und zwar haben wir heute wieder ein paar Serien- oder Filmtipps im Angebot. Und dieses Mal damit ihr nicht denkt, ihr müsst jetzt gleich wieder in die Tasche greifen und Netflix oder Amazon Prime abonnieren, ist dieser Tipp für alle, die nur die ARD-Mediathek bedienen können. Und zwar zwei Doku-Serien. Die eine ist so für die Musikfreunde unter euch. Dichtung und Wahrheit heißt die. Mit dem Untertitel, wie Hip-Hop nach Deutschland kam. Ganz interessant, um mal so die Ursprünge der Leute zu sehen, die man jetzt im Radio als Sido oder hört auch schon auf, Bushido und Co. kennt. Genau. Die Fantastischen Vier. Ja, das ist interessant, weil das ist dann so eine ganz eigene Nummer. Ja, lohnt sich mal anzugucken, um vielleicht dieses ganze Hip-Hop-Ding oder Deutschland-Hip-Hop-Ding zu verstehen. Ich glaube, pro Folge 30 Minuten, insgesamt vier Folgen. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 geht an alle, die sich für Wrestling interessieren oder auch nicht. Und zwar die Serie auch auf der ARD-Mediathek zu finden. Bastards heißt die. Da gibt es mittlerweile 2 Staffeln mit jeweils 6 Folgen. Und da geht es um die deutsche Wrestling-Szene. Sehr, sehr interessant. Also nicht nur für Wrestling-Interessierte, sondern auch für die, die sich dafür quasi nicht interessieren. Also ich habe es mir auch angeguckt. Ich fand's interessant, mal zu sehen, wie diese Leute da ticken. Und ich war super erstaunt, dass das nicht Typen sind, die mit dem Clownsgesicht angemalt blöd in einem Ring rumstampfen. Das sind sie, aber sie sind noch viel mehr und ja, das war ganz cool. Ja, kann ich empfehlen. Einfach mal reingucken, eine Folge anschauen und wenn es gefällt, kann man sich den Rest auch geben. Ich bin ein großer Fan der Wrestling-Szene in den USA. Hab das vor Jahren damals verfolgt, als es noch im Free-TV war. Dann kam es immer nur noch im Pay-TV. Dann habe ich ein bisschen das Interesse daran verloren. Mittlerweile, glaube ich, kann man das wieder kostenfrei gucken, aber ich komme da leider nicht mehr ran. Aber ich habe noch ich habe noch so viel irgendwie im Kopf, kenne noch die ganzen Charaktere von früher, einige davon sind auch heute noch aktiv. Also für mich wäre diese Doku möglicherweise etwas. Vielen Dank für den Tipp. Weil mal Wrestling läuft doch auf RTL 2, ne? Also ich habe es auch eine Zeit lang dann nochmal geguckt. Ich war in den 90ern auch ganz tief drin, WWF. Wer war dein Lieblingswrestler? Oh, wer war mein Diesel. Ach, aus der Zeit. Das ist eigentlich schon fast das etwas Neuere. Der ist ja dann noch in die WWW übergegangen und WCW zwischenzeitlich, glaube ich. Das ist der Bodyguard gewesen von Shawn Michaels, den ich ganz cool fand. Und wen ich noch geil fand, Mr. Perfect, fand ich noch ganz cool. Ja, und Macho Man logischerweise, ne? Randy Savage. Randy Savage. Ja, der ist verstorben, glaube ich. Oh. Einige sind schon tot, ja. Verstorben. Ja. Ich wollte gerade mal gucken, wie der hieß. Der hat einen spanischen Namen, genau. Randy Savage hieß mit richtigen Namen Randell Mario Poffo. Und der ist tatsächlich, Moment, tot am 20. Mai 2011. Oh, das ist schon sehr lange her. Oh, der ich dachte vor kurzem. Naja, vor, gut. Vor so circa 10 Jahren. Ja, aber so ist es, ne? Man hat es gar nicht auf dem Schirm. Die Leute sterben, man kriegt es gar nicht mit. Bob Ross ist übrigens auch schon tot. Na, ich weiß, Mark hat auch seinen Namen gelebt. Auf Marks Todesliste war der nicht mit drauf. Na. Mark, mich würde noch interessieren, Stefan, hast du auch Wrestling geguckt? Nicht wirklich. Und nicht wirklich. Und wenn ja, warum nicht? Warum nicht wirklich? Ja, weiß ich nicht. Also, na klar hat man beim Durchseppen, wenn da gerade Wrestling kam, irgendwie Freitagabend oder so, ist man da stehen geblieben, hat ein bisschen geguckt, aber spätestens als die Werbung kam, hat man ausgemacht. Wir haben uns die Videokassetten in der Schule rumgereicht. Irgendjemand hatte Tele5, hat das aufgenommen und dann wurde die Kassette rumgereicht. Ja. Und Stefan war wahrscheinlich immer der, der sie nie bekommen hat dann. Aber jetzt musst du mal unseren Zuhörern, unseren jungen Zuhörern erklären, was du mit Kassette meinst. Oder was Tele5 ist. Ein Telefon gibt es ja heute noch. Und übrigens, Telefon gibt es ja noch. Heutzutage kommt das Wrestling auf Pro7 Max in der Regel. Aber auch doch auf RTL 2 doch auch, oder? Eigentlich das nicht. War früher mal. Genau. Ach so, okay, kann natürlich sein. Das hat sich alle 7 Jahre verändert, René. Ich wollte nur noch einen Namen. Genau. Ich wollte nur noch einen Namen droppen. Und zwar bei Tele5 hat der Marcel Aubur Wrestling moderiert. Mhm. Bekannt aus 1199. Oder auch, ich kenne ihn besser aus 1A Fernsehen, dem Berliner Lokalsender. Ja, aber auch eine Gestalt, die man nie wieder gesehen hat. Der muss. Sag mal meinen Namen. Marcel Aubois. Marcel Aubois, nee. 1199 war doch Viktoria Hermann, ne? Auch Viktoria Hermann, die man ebenfalls bei 1A Fernsehen gesehen hat. Genauso wie, wie hieß der andere? 1199, wie hießen sie? War das, die sind als Clique. Nils, nee, Nils war es nicht. Nee, so ein dürrer, langhaariger. Nee. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben Marc abgehängt. Ingo Dubinski. Ach, ja, den kenne ich ja auch noch. Ja. Auch der Thomas Riedel. Thomas Riedel. Thomas Riedel auch noch. Ja. Naja. Aber Marc kommt ja aus dem Westen, der kennt 1199, glaube ich, gar nicht. Ah, ja, stimmt. Natürlich kenne ich das. Ja, hast ja Ostfernsehen heimlich geguckt. Heimlich Ostfernsehen geguckt. Ganz heimlich, genau. Musst du mal aufpassen, dass der Staatsschutz nicht hinter mir steht. Genau. Gucken Sie denn da, das ist ja schwarz-weiß. Genau. Ostfernsehen war auch in Farbe. Gut, also, ich glaube, es wird Zeit für Marc seinen Fernsehtipp oder seinen Serientipp. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt. Ich habe einen Stift in der Hand. Ich auch, bin gespannt. Rosamunde Pilcher gelesen hier im Konzept. Boah, ich glaube, ich muss meine Brille mal waschen, sauber machen. Ja, man könnte, wenn man es liest, könnte man auf Rosamunde Pilcher kommen. Es ist aber die Rede von Rosamund Pike. Rosamund Pike spielt die Hauptrolle in der Amazon Prime Exklusivserie Das Rad der Zeit. Das Rad der Zeit. Das ist etwas Zeit. Für. Ich wollte so ein Echo. Wheel of Time. Mhm. Genau. Hast du das nicht schon empfohlen? Ich wiederhole mich nicht. Hast du das nicht schon letzte Folge empfohlen? Mir kommt das so bekannt vor. Nein, wir haben nur darüber geredet, dass wir es mal empfehlen sollten, sind dann aber zwei, drei Folgen nicht dazu gekommen. Und heute ist es wie endlich immer. Soweit. Warum ist es denn eine Empfehlung? So, die Frage ist, ist es eine Empfehlung? Also ja. Ich empfehle erstmal, sich damit auseinanderzusetzen. Das allgemeine Echo zu dieser Serie ist geteilt. Also zum Beispiel gibt es bei Googles gute 200 Bewertungen, die sich so im mittleren Bereich bewegen, bei 2,8 von 5 Sternen. Und ich habe mir vorhin auf Moviepilot, glaube ich, habe ich mir mal ein paar Rezensionen angeguckt und das Echo war da auch sehr geteilt. Die einen sagen, oh nee, das ist endlich mal wieder was anderes. Okay, das ist nicht dasselbe wie Game of Thrones und es hat sehr viele Anleihen an der Herr der Ringe, kommt da aber nicht ran. Aber es ist trotzdem irgendwie unterhaltsam. Andere sagen, das ist so Blödsinn. Also es ist überhaupt nicht so filmisch aufgemacht, so wie die aufwendigen Serien heutzutage, wo man eher den Eindruck hat, das hätte ich auch mir auch im Kino angeguckt, sondern man merkt an vielen Stellen, das ist wirklich eine TV-Serie. Also da muss man selber sehen, wie man damit klarkommt. Mein Problem mit der Serie war zum Beispiel, bevor ich darauf eingehe, worum es sich dabei überhaupt handelt, weil Fantasy ist ja ein breites Feld. Mein Problem mit der Serie war, dass sie ewig und drei Tage gedauert hat, bis sie mich abgeholt hatte. Also ich habe die erste Folge geguckt und dachte so, ach na ja, okay, ist jetzt nicht so viel passiert, hat mich nicht wirklich abgeholt, aber es ist mal wieder, naja, wie ich vorhin schon sagte, es ist mal wieder was Neues. Also es ist schon klassische Fantasy, was auch immer man darunter verstehen mag, kommen wir gleich zu. Aber es hat eben auch ein paar völlig eigene Ansätze. Und ich bin eigentlich dran geblieben, um zu sehen, wie es sich entwickelt. Und am Ende der ersten Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, waren es 8 oder 10 Folgen, endete mit einem Cliffhanger und ich dachte so, ach ja, okay, ich habe mich vielleicht schon mal besser amüsiert, aber es reicht durchaus, um sich auf eine zweite Staffel zu freuen, die bereits angekündigt wurde. So, worum handelt es sich? Also das Rad der Zeit basiert auf Büchern vom US-amerikanischen Autor Robert Jordan, wurde ab 1990 entwickelt, ist also jetzt noch nicht so alt, und seine Bücher gelten als eines der umfangreichsten Werke der Literaturgeschichte, denn er hat 15 Bände mit knapp 4,5 Millionen Wörtern geschrieben. Also unter 15 Bänden kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. 4,4 Millionen Wörter, das kann ich irgendwie selber nicht mehr so fassen. Und diese erste Staffel, die dort abgedreht und ausgestrahlt wurde bei Amazon, befasst sich nur mit dem ersten Band. Es ist also ein sehr umfangreiches Werk. Und ich habe die Bücher nicht gelesen, kann dazu also nicht so viel sagen. Ich kann ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, was ich da jetzt irgendwie rausgekriegt habe. Aber wie es sich denn über die 15 Bände irgendwie entwickelt wird, keine Ahnung. So, worum geht's dabei? Klassische Fantasy, habe ich gesagt. Also, man bemerkt schon eine Nähe zum Herrn der Ringe. Es ist auch so, also Herr der Ringe, so klassische Fantasy, hat man immer so den Eindruck, das ist spielt so im Mittelalter. Ja, da rennen die Leute irgendwie mit Schwertern rum und haben irgendwie Lederwams an, sowas in der Richtung und reiten auf Pferden irgendwie durch die Welt. Das ist dort genauso. Und es geht um eine Macht. Es gibt also so Magier, Männer und Frauen, die bedienen sich einer Macht, einer wahren Quelle, glaube ich, heißt es. Und es darf nur von Frauen ausgeübt werden. Warum das denn? Ja, Männer können es im Prinzip auch. Das ist eine Fähigkeit, die einem in die Wiege gelegt wird. Also du wirst schon mit der Fähigkeit, diese Magie auszuüben, wirst du schon geboren. Aber Männer dürfen das nicht, weil wenn sie das machen, dann wären die wahnsinnig. Ja, warum das denn? Weil vor 3000 Jahren ein mächtiger Magier, genannt der Drache, die Macht benutzte, um dem Bösen, wurde irgendwie manifestiert in Form des, glaube ich, dunklen Königs, um diesem Bösen den Zutritt zur Welt zu verwehren. Also sie haben eben die Welt beschützt. Und dabei gab es einen direkten Kontakt zwischen diesem Bösen und dem männlichen Teil dieser Macht, die seitdem quasi verschmutzt ist. Also da hängt etwas Böses dran. Und das sorgt dafür, dass wenn Männer sich den männlichen Teil dieser Macht bedienen, im Laufe der Zeit wahnsinnig davon wären. Tja, und die Serie beginnt damit, dass der Drache, also der gute, mächtige Magier, der wurde wiedergeboren und er muss dem Bösen und seinen Anhängern jetzt Einhalt gebieten. Und dabei stehen ihm verschiedene weitere Protagonisten irgendwie zur Seite. Tja, das so im Wesentlichen. Fragen bis hierhin? Nee. Ist auch kein Aufgabe. Das klang nicht wie jemand, der sagt, ja, also klingt gut, das werde ich mir auch mal angucken. Also, ich habe kein Amazon Prime. Ach so, ja, okay. Da hapert's schon mal. Also ist auf jeden Fall nicht meine Richtung, weil du ja auch was von Herr der Ringe irgendwie erzählt hast. Dann wahrscheinlich auch Harry Potter-mäßig so. Game of Thrones passt ja auch so in die Reihe. Ich kenne aber jemand, bei dem war ich neulich und da hat man irgendwas am Fernseher eingestellt, auch in seinem Amazon Prime, und da war der Film oder die Serie in der History drin. Und da habe ich ihn gefragt, naja, und wie fandst du das so? Weil hier mein Kumpel wird es im Podcast vorstellen. Und dann hat er gesagt, nee, haben wir nicht lange geguckt, obwohl die auch total Harry Potter und Herr der Ringe-Fan sind. Also es scheint sich doch noch so ein bisschen zu differenzieren. Ich wollte es auf jeden Fall vorgestellt haben, um Leuten, die sich für Fantasy interessieren, wenigstens die Chance zu geben, sich das mal anzugucken. Ja. Also wer Amazon Prime sowieso hat, der möge da bitte mal reingucken, wenn er sich für Fantasy interessiert. Vielleicht ist das was für den oder diejenige. Wenn nicht, auch egal, dann haben wir es wenigstens versucht. Dann hat man zumindest aber vielleicht noch einen weiteren Aufhänger, dass man sagt, okay, Serie war scheiße, aber der Stoff interessiert mich, dann lese ich eben die Bücher. Mhm. Genau, und wenn ihr euch wenn euch dann was anderes anzecken soll bei Amazon Prime, kann ich euch Discounter empfehlen. Auf jeden Fall reingucken, da will ich auch gar nichts weiter zu sagen. 20 Minuten eine Folge mal angucken. Wer Stromberg mag, wird diese Serie, glaube ich, lieben. 10 Folgen. Daumen nach oben, noch ein Daumen nach oben. Ist die beste Fernsehserie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nach oben, okay. Besser ja. als Jerks. Also auf jeden Fall super, super Filmtipp. Danke, Marc. Und ich glaube, der ein oder andere Fan wird sich das garantiert mal angucken. Ja, und wie gesagt, auch die Bewertung, ich habe gerade mal geguckt, ja, ist schon so ein bisschen gemischt auf jeden Fall. Ne? Da, das hast du ja auch schon angedeutet. Ja, Jungs, wie machen wir jetzt weiter? Kurze Frage an die Regie. Ich denke, wir müssen unsere Hörer leider etwas vertrösten. Die Sache mit dem Auto kommt erst später. Warte, ganz, dann machen wir es jetzt kurz offiziell. Die nachfolgende Sendung verschieben Sie um 10 Minuten. Nein, es gibt den verrückten Podcasten. Den verrückten Podcasten gibt war es doch nicht dann so viel. Der nächste Folge. Na, da geht's um Autos. Bin ich mal gespannt. Na? Und wir nutzen die fortgeschrittene Zeit in dieser Podcast-Folge zu einer altbewährten Tradition, denn jetzt kommt das Witz-Battle. Aha, ihr habt's gemerkt, ein neuer Einspieler von René. Den testen wir heute mal. Na? Oh, krass, wirklich? Ja. An deiner Reaktion, René, habe ich gemerkt, du hast gar nicht mehr dran gedacht. Nee, ich dachte, nachdem ich euch in der Redaktionssitzung so terrorisiert habe, wird das heute nicht stattfinden. In der Form. Aber gut, super. René, schön. Wir sind doch mittlerweile dran gewöhnt an den Terror. Achso, ja, ich dachte drüber ist hinweg. Doch alles okay. Wir sind doch tolerant und nächste Sendung denkst du da eh nicht mehr dran, hast du schon vergessen. Ja? Nee, tolerant bin ja. ich nicht. Und scheiß wütend. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir das hier durchziehen müssen. Und genau, wir sind der Profis. Und da das Witzbattle ja quasi ein kleines Duell ist, kommt jetzt Runde 1. Papa, immer wenn du aus dem Haus bist, kommt der Mann vom Umweltschutz. Wie jetzt? Vom Umweltschutz? Ja, er fragt immer, ob die Luft rein ist. Okay, geht ein Mann in eine Buchhandlung und sagt, ich hätte gern einen besonders spannenden Krimi. Da sagt die Verkäuferin, ja, da habe ich eine ganz, ganz tolle Empfehlung für Sie. Und zwar bei diesem Buch hier erfahren Sie nämlich erst auf der letzten Seite, dass der Gärtner der Mörder ist. Boah, tolle Buchhandlung. Da hat er sie erschlagen. Ja. Eine tote Buchverkäuferin mehr. Ja, ich will natürlich nochmal ein bisschen aufleben lassen, dass Marc ja mit einer Nase einen hohen Erfolg hat, einen großen Erfolg aktuell. Deswegen kommt jetzt hier ein Nasenwitz. Was tut ein Beamter, der in der Nase bohrt? Na, er holt das Letzte aus sich heraus. Okay, okay, da kann man einen Punkt drauf geben. Ich glaube, es wird Zeit für Runde 2. Mein Freund Peter ist gestern unerwartet mit meiner Frau durchgebrannt. Oh, wie lange seid ihr schon, Freunde? Na, seit gestern. Ja, den kannte ich auch schon. Der ist gut. Der ist gut. Grüße an Peter. Sitzen genau. Drei Mäuse beim Bier zusammen und geben gegenseitig an, sagt die eine Maus. Ich bin echt cool drauf. Immer wenn ich im Haus eine Mausefalle sehe, dann gehe ich hin, klaue mir den Käse und dann mache ich mit dem Fallenbügel Krafttraining. Dann sagt die zweite Maus, das ist ja noch gar nichts. Ja, ich bin so ein krasser Macker. Wenn ich irgendwo Rattengift sehe, dann hole ich mir einen Spiegel, eine Rasierklinge und dann ziehe ich erstmal eine Leine. Und dann sagt die dritte Maus, wisst ihr was? Mir ist das hier zu langweilig. Ich gehe jetzt nach Hause die Katze vernaschen. Genau. Der war gut, der war richtig gut. Da kann man schön bildlich mitverfolgen. Danke für diese angenehme Kritik des Witzes. Ja, das war absolut. Du solltest Witzekritiker. Ja, du solltest Witzekritiker werden. Kritik ist ja nichts Negatives. Ja. Und du. Also Stefan, wie viele Punkte würdest du diesem Witz geben? Auf einer Skala von. Sag erstmal, wie viele Punkte, dann sag ich dir, wie geht die Skala auf. Ja, vergiss es. Hier kommt mein zweiter Witz. Achtung, Leute. Ja. Mann, schreit der Feldwebel einen Rekruten an. Das ist echt schon geil. Erzähl mal weiter. Sie haben ja eine Nase wie der schiefe Turm von Pisa. Wo stammen Sie eigentlich her? Aus Baden-Baden. Donnerwetter. Stottern tut der Kerl auch noch. Ich sag mal, die Erzählweise war lustiger als der Witz. Ja. Sehr gut. Dann lass uns schnell zur nächsten Runde übergehen. Runde 3. Herr Oberst. Ja? Sie sitzen falsch auf dem Pferd. Reden Sie keinen Blödsinn, Sie wissen ja gar nicht, wo ich hinreiten will. Hm? Hast du gerade gesagt, Herr Ober? Ja, Herr Ober. Hast du Herr Ober gesagt? Oberst. Oberst, okay, ich brauche ein anderes Mikrofon. Okay, dann erzähle ich einen anderen. Falls ihr euch zwischen Diät oder Schokolade entscheiden müsstet, würdet ihr dann schwarze, weiße oder Schokolade mit Vollmilch nehmen? Ja, welche Musikrichtung magst du nicht? Ja, alles klar. Okay, den Witz gibt es in abgewandelter Form auch in Folge 76, 77, 81, 15, 3 und 27. Bitte nicht wieder wählen. Bitte nicht. Genau, also, ich habe auch noch einen Witz. Sitzen drei Mäuse beim Bier und geben gegenseitig an. Nee, den kennt er natürlich schon. Also ich erzähle einen anderen. Fragt der Lehrer einen Schüler, also, wenn du 3 Euro hast und deine Schwester um weitere 2 Euro bittest, wie viel Euro hast du dann? Sagt der Schüler so, na 3 Euro. Und der Mathelehrer, nee, das ist komplett falsch. Kannst du nicht rechnen? Und da sagt der Schüler, doch, Herr Lehrer, aber Sie kennen ja meine Schwester gar nicht. So sieht's nämlich aus. Der ist gut. Ja. Ich fand übrigens damals die Herr Oberwitze sehr cool und es passt ja auch, dass Marc gerade sowas Ähnliches erzählt hat. Unbeabsichtigt. Deswegen habe ich hier noch ein paar Highlights von damals. Fangen wir mit dem ersten an. Herr Ober, auf meinem Schnitzel liegt ein Hörgerät. Was haben Sie gesagt? Herr Ober, da schwimmt eine Fliege in meiner Suppe. Ja, aber nicht mehr lange. Sehen Sie die Spinne am Tellerrand? Genau. Herr Ober, mein Kaffee ist kalt. Oh, das kostet dann 2 Euro mehr. Latte Macchiato ist nämlich teurer. Genau. Nee, Eiskaffee ist teurer. Ach, scheiße. Richtig. Herr Ober, würden Sie bitte das restliche Fleisch für den Hund einpacken? Fragt der sparsame Familienvater. Toll, jubeln die Kinder. Papa kauft uns einen Hund. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen. Bonusrunde. Bonusrunde, ja, okay, genau. Herr Oberst, darf ich Sie bitte darauf aufmerksam machen, sagt der Gefreite, dass Ihr Hosenstall offen ist. Ja, ist Experiment, mein Lieber, Experiment. Hab gestern vergessen, Hemdkragen zuzuknöpfen. Ich hab einen steifen Hals gekriegt. Den hatten wir auch schon mal. Sehr gut. Egal, ach, ich habe ja? vergessen, ich fand lustig. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Nee, war gut. War's bestimmt. Ich hab auch noch so einen lustigen Witz. Pass auf, ein alter 80-jähriger Mann geht in die Apotheke und sagt, entschuldigen Sie, er muss die Kondome zurückgeben, die knicken in der Mitte. Oh Mann. Herr Ober, warum ist bei Ihnen alles so billig? Na, weil alles vom Pferd ist. Das ist billiger. Auch der Fleischsalat vom Pferd, der Braten vom Pferd, die Brühe vom Pferd, alles bei uns ist vom Pferd. Aha, was gibt's denn heute zum Nachtisch? Na, Apfelkompott. Apfelmus. Hä? Pferdeäpfel. Genau. Ach so. Ja, Wahnsinn. Gut, ich habe noch einen. Und zwar, was machen Schafe, die sich miteinander streiten? Die kriegen sich in die Wolle. Ey, das war bis jetzt so gut, oha. René. Weißt du? Fandst du nicht gut? Ey, fand ich flach. Hat hier irgendeiner heute flache Witze erzählt? Nee. War das nicht so ein offizielles Memo? Flache Witze verboten? Nein. Nee, dann lass uns mal schnell aufhören. Ja. Genau, dann lass uns wirklich aufhören. Das war das Witzbattle in Folge 78. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sind mal wieder am Ende angekommen. Eine lange Reise durch noch verschiedene nicht ganz, Themen. Noch nicht ganz. Weil es wir verabschieden uns heute nämlich. Ja, haha. Zwei Dinge mit mal. Mit dem Song Holiday aus dem Album Immer der Nase nach, was wir hier schon erwähnt haben. Das ist Nummer 1. Und das zweite kommt jetzt von Stefan. Bitte schön dranbleiben, weil nach dem Song kommen wir nach Outtakes. Und das zweite Wir wollten ja den Podcast immer beenden mit einem Zitat. Ach, dann hau mal raus. Na, ich dachte, ihr seid vorbereitet. Ich habe nichts vorbereitet. Marc, du bist ja immer so spontan. Jetzt zeig doch mal, was du kannst. Okay, Zitat heute. Bildung macht glücklich. Oh, das ist aber was, was mir jetzt echt zum Andenken anregt. Ja, jetzt ist. Ich glaube, da passt die Musik jetzt ganz gut, weil dann kann man, während man sich den Song anhört, über diesen tiefsinnigen Spruch von Marc nachdenken. Ja, der hat genau, wirklich Tiefsinn. Wem das nicht reicht, Untertitel Miracoli schmeckt scheiße. Weil früher hat ja alles besser geschmeckt. So sieht's aus. Na? Liebe Anwälte von Miracoli, Marc hat das gesagt. Ich habe da nichts gesagt. René hat mir ein Messer in die Kehle gehalten, damit ich sage. Genau. Na gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Seid auch in 2 Wochen wieder mit dabei, wenn es heißt, irgendwas ist auch immer der Berlin-Podcast. Danke an René, danke an Marc. Und Marc, ich find's toll. Du würdest auch im Lotto gewinnen und am nächsten Tag arbeiten gehen. Nochmal herzlichen Glückwunsch für dein Musikalbum, für deinen Auftritt. Und jetzt habe ich es größer gemacht als es war. Genau. Genau, du weißt genau, wie ich das meine. Ich bedanke mich herzlich bei Zeta und Volker Funk, dass sie mir die Chance gegeben haben. So ist es. Na? Und wer weiß, was kommt. Ja. Also in diesem Sinne. Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Genug der Verabschiedung. Immer schön auf dem Boden bleiben. Macht's gut. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Hier ist ein roter Punkt bei Google. Troubleshooting und Help. 1, 2, 1, Pegel, Pegel. Bisschen mehr. Noch ein bisschen. Stefan. Bin doch hier. Wie immer die Radioempfangsgeräte ausschalten. Und dann wird der Stefan euch anrufen. Das ist immer so aufregend. Das war der 12-schwingige Rohrsänger, der in diesen Breitengraden zwar anzufinden ist, der sich aber nur zwischen Januar und März in die Lüfte erhebt. Alter, kannst du mal umschalten? Wir machen heute so eine langweilige Doku-Stimme. Eine Natur-Doku machen wir heute mit Marc. Oh, ich glaube, mein Browser stürzt ab. Scheiße. Oh, ja, du guckst auch so komisch. Guckt der mit dir auch so Stefan seltsam? Stefan ist eingefroren. mit einem wahnsinnig unvorteilhaften Porträt. Screenshot. Hey, wir. Das ist Alter, doch mal ein Foto ey, von dir. Leuchtet mal raus hier. Denn würde ich sagen, immer der Nase nach, ne? Ich nutze die Gelegenheit, um... genau, bin sofort wieder da. Der Marc geht was kurz aufs Dixi-Klo. Na, wie der Song heißt. Holiday. Schreib's mal in WhatsApp. H-O-H-I-D-A-Y. Holiday. Von Volker Funk und... Zedach. Mit 3 R. Mann, schreit der Feldwebel ein... ich fang nochmal an, okay? Mann, Punkt, schreit der Feldwebel ein Rekruten an. Sie haben ja eine Nase wie der tiefe... oh Gott, was ist denn mit dir los? Ich kann gar nicht mehr sprechen. Pass auf, wir fangen doch mal, ganz von vorne an. Hallo und herzlich willkommen ja, genau. In Folge 78. Warte, ich setze die Uhr nochmal zurück. Brit. Mann, schreit der Feldwebel einen Rakuten an. Sie haben ja eine Nase wie der schiefe Turm vom Pisa. Stopp. Ein Rakuten? Ein Rekruten. Ja, dann fangen wir mal von vorne an, bitte. Wir wollen den ordentlich hören. Ich habe wenigstens Outtakes, ist gut. Ja. Mann, schreit der Feldwebel einen Rekruten an. Das ist echt schon geil, erzähl mal weiter. Sie haben ja eine Nase wie der schiefe Turm von Pisa. Wo stammen Sie eigentlich her? Aus Baden-Baden. Donnerwetter, stottern tut der Kerl auch noch. Ich sag mal, die Erzählweise war lustiger als der Witz. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Nee, was denn bitte? Na, die Spuren hochladen. Müssen wir erstmal die Spuren stoppen, bevor wir die hochladen, oder liege ich da jetzt falsch? Bitte Schritt 1 vor Schritt 2. Dann würde ich sagen, dass wir die Spuren jetzt stoppen in 5, 4, 3, 2, 1, 1 und 0. Ich werde nie den Sinn verstehen, warum man da runterzählen muss, aber...